Erster, ich bin der wahre Weinstock. Mein Vater ist der Weingärtner. Zweiter, jede Ranke an mir, die keine Frucht trägt, nimmt er weg. Jede Ranke, die Frucht trägt, schneidet er zurecht. So kann sie noch mehr Frucht tragen. Dritter, ihr seid schon rein. Das kommt von den Worten, die ich zu euch sagte. Bleibt in mir, dann bleibe ich auch in euch. Vierter, eine Ranke kann keine Frucht tragen, wenn sie nicht am Weinstock bleibt. Ihr könnt auch keine Frucht tragen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Fünfter, ich bin der Weinstock, ihr seid die Ranken. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Sechster, wenn jemand nicht in mir bleibt, wirft man ihn weg. Er ist wie eine Ranke, die vertrocknet. Man sammelt diese Ranken und wirft sie ins Feuer. Dort verbrennen sie. Siebter, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann könnt ihr bitten, was ihr wollt. Es wird euch gegeben werden. Achter, mein Vater wird geehrt, wenn ihr viel Frucht bringt. Dann seid ihr meine Jünger. Neunter, der Vater liebte mich. Ich liebe euch auch so. Bleibt in meiner Liebe. Zehnter, wenn ihr meine Gebote haltet, dann bleibt ihr in meiner Liebe. Ich halte die Gebote meines Vaters. Und ich bleibe in seiner Liebe. Elfter, ich sagte euch das. Ich will, dass meine Freude bei euch ist. Und dass eure Freude ganz groß wird. Zwölfter, das ist mein Gebot, liebt einander. Liebt euch, so wie ich euch liebe. Dreizehnter, niemand hat eine größere Liebe. Die größte Liebe ist, wenn jemand sein Leben für seine Freunde gibt. Vierzehnter, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch sage. Fünfzehnter, ich nenne euch nicht mehr Diener. Ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Ich nenne euch Freunde. Ich sagte euch alles, was ich von meinem Vater hörte. Sechzehnter, nicht ihr wähltet mich. Ich wählte euch. Ich bestimmte euch, dass ihr geht und Frucht bringt. Eure Frucht soll bleiben. Dann wird der Vater euch geben, was ihr ihn in meinem Namen bittet. Siebzehnter, das ist mein Auftrag an euch, liebt einander. Achtzehnter, wenn die Welt euch hasst, dann denkt daran, sie hasste mich zuerst. Neunzehnter, wenn ihr zur Welt gehören würdet, würde die Welt euch lieben. Aber ihr gehört nicht zur Welt. Ich wählte euch aus der Welt aus. Darum hasst euch die Welt. Zwanzigster, denkt an das Wort, das ich euch sagte, ein Diener ist nicht wichtiger als sein Herr. Wenn sie mich verfolgten, werden sie auch euch verfolgen. Wenn sie mein Wort beachteten, werden sie auch euer Wort beachten. 21. Sie werden euch all das antun. Sie tun es wegen meines Namens. Denn sie kennen den nicht, der mich sandte. 22. Ich kam und sprach zu ihnen. Darum haben sie jetzt Sünde. Sie haben keine Entschuldigung für ihre Sünde. 23. Wer mich hasst, der hasst auch meinen Vater. 24. Ich tat Werke unter ihnen. Niemand sonst tat solche Werke. Darum haben sie jetzt Sünde. Sie sahen es. Und sie hassten mich und meinen Vater. 25. Aber ein Wort aus ihrem Gesetz muss wahr werden. Dort steht, sie hassten mich ohne Grund. 26. Aber der Helfer wird kommen. Ich werde ihn euch vom Vater senden. Er ist der Geist der Wahrheit. Er kommt vom Vater. Er wird von mir erzählen. 27. Auch ihr sollt von mir erzählen. Denn ihr wart von Anfang an bei mir.